Und ganz nackte Knie, so ging durch die Stadt Herr Schulz, Doktor der Chemie. Alle Leute hielten ihn für nicht ganz normal, die Bekannten überall fragten bloß was Maskenball. Doch da strahlte sein Gesicht, wissen Sie noch nicht, mein Schatz, von Tegern, sie ist eine tralle Sennerin. Sie ist eine Kennerin, weil ich doch ihr Liebster bin. Mein Schatz von Tegern, sie hat nie ein anderes Rendezvous. Sie schreit, wenn ich komm, juhu, und küsst mich dazu. Ich lerne Tag für Tag das Jodeln auf der Alm bei ihrem Stroh. Das Soldariaho, das freut uns beide so. Mein Schatz von Tegern, sie ist eine tralle Sennerin. Sie ist eine Kennerin, was sie von dem Nu. Das blaue Gans ist fidel und blau. Dr. Schulz führt gleich zum Tanz seine Alpenbraut. Da erscheint der Sennerknecht und flucht ganz gemein. Dieses Madel, das gehört mir, boah, die zeig's gründlich dir. Schlägt dann in den Stuhl in zwei und schreit noch dabei. Mein Schatz von Tegern, sie ist eine tolle Sennerin. Sie ist eine Kennerin, weil ich doch ihr Liebster bin. Mein Schatz von Tegern, sie hat nie ein anderes Rendezvous. Sie schreit, wenn ich komm, juhu, und küsst mich dazu. Ich lerne Tag für Tag das Jodeln auf der Alm bei ihrem Stroh. Das Vollerioho, das freut uns beide so. Mein Schatz vom Tegern, sie ist eine tralle Sennerin. Sie ist eine Kennerin, was sie von dem Nu. Tag für Tag das Jodeln auf der Alm bei jedem Stroh. Es heuer ja hoch, das freut einen denn auch so.